Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ivis verrückte Welt. Ja, mein Thema heute, ich bin nun mal, wie ich bin. Also mich gibt's in lustig, in verrückt, in fröhlich, begeisternd, in nachdenklich, in traurig, weinend, in einem tiefen Loch sitzend und auch mal verzweifelt. Aber mich gibt's auch in voller Hoffnung und dann aber auch wieder in Hoffnungslosigkeit. Und trotzdem bin ich immer noch ich. Es gibt ja viele Dinge, die Menschen verändern können, sei es der Job, viel Geld, die Liebe zu einem Menschen oder halt auch eine Krankheit. Ja, der eine sieht diese Veränderung als positiv und ein anderer als negativ. Manchmal geht ja auch eine Veränderung ins Negative, meist für die Menschen, die an der Person hängen und nicht akzeptieren können, wie sich diese Person plötzlich verändert hat. Aber die Person, die sich verändert hat, macht sich darüber aber keine Gedanken. Ich meine, manchmal muss man sich verändern, um das Leben oder die Schicksalsschläge zu akzeptieren, so wie sie halt gekommen sind. Und diese Veränderung macht uns ja nicht zu einem schlechten Menschen. Dadurch können sich ja auch neue Türen öffnen, die man vorher vielleicht nicht gesehen oder wahrgenommen hat. Und vielleicht nutzt man sie ja dadurch und schöpft neue Hoffnung aus dem, was kommt. Bevor ich an dem Post-Covid-Syndrom erkrankte, war ich auch ein anderer Mensch. Wir waren als Familie viel unterwegs, haben viel unternommen, waren im Kino oder auf Festivals. Ich konnte zu Schulevents gehen, Elternabende und habe mir auch keine Gedanken über morgen oder was nächste Woche ist gemacht. Bin meinem Hobby der Fotografie nachgegangen, habe Freunde getroffen. So vieles ging, ohne dass ich darüber nachdenken musste, wie der Körper darauf reagiert. Ja, aber durch meine Erkrankung hat sich halt viel geändert. Ne? Heute muss ich meinen Tagesablauf genau planen. Ich kann nicht mehr auf Konzerte, Festivals oder ins Kino gehen. Unternehmungen und Aktivitäten brauchen eine Vorplanung für eventuelle körperliche Schwierigkeiten. Alles, was ich mache, kann dann auch zu einem Abbruch führen, also dass ich die Aktivität oder die Unternehmung abbrechen muss. Oder es kann auch dafür sorgen, dass ich halt tagelang körperlich zu nicht zu gebrauchen bin. Und das betrifft ja dann auch meine Familie. Also die Krankheit hat unser Leben sehr verändert und auch wenn ich körperlich nicht mehr so bin wie früher, bin ich trotzdem noch so, wie ich bin. Halt nur nicht mehr ganz so unbeschwert und fröhlich wie früher. Ja, ist ja klar, dass man dann irgendwann das Lachen, die Leichtigkeit, auch meine witzige Seite habe ich dann irgendwann verloren und war daraufhin dann eben öfters trauriger, deprimierter, niedergeschlagen und halt hoffnungslos. Und es hat auch echt seine Zeit gebraucht, bis meine Familie und ich mich an meinen körperlichen Zustand gewöhnt haben. Also klar, es ist für alle nicht leicht, damit umzugehen und es zu akzeptieren. Und es braucht halt seine Zeit. Ja, irgendwann habe ich einen Spruch gelesen, den lese ich euch jetzt mal vor. Psychologisch gesehen wird alles besser, wenn du dich dazu entscheidest, dass es dir egal ist. Ja, und den Spruch habe ich dann immer und immer wieder gelesen und dachte dann so, wenn ich das auf meine finanzielle Situation münzen würde, dann kommen wir da nicht weit, weil dann würde ich ja das ganze Geld ausgeben und wir wären irgendwann finanziell ruiniert. Also dachte ich, okay, cooler Spruch, geht aber nicht so halt immer, ne? Du kannst nicht alles sagen, ist dir egal oder keine Ahnung. Ja, und irgendwann waren wir dann an dem Punkt, der ziemlich schwer für uns alle war. Und so habe ich dann einfach diesen Spruch auf meinen körperlichen Zustand gelegt und auf die Zukunft, die ich ja eben nicht vorhersehen kann. Weil ich war es halt leid, in Monaten zu denken, so mal mir ja auch keiner sagen kann, was in ein paar Monaten mit mir ist und wie es gesundheitlich aussehen wird. Wird es mir besser gehen? Werde ich meinen Job wieder voll ausführen können? Oder muss ich weiterhin vom Krankengeld leben und voller Ungewissheit in die Zukunft schauen? Ja, und das wollte ich nicht mehr. Und auch all die Sorgen, wie es weitergeht, ich wollte es einfach nicht mehr. Man kämpft ja schon jeden verdammten Tag und nichts passiert. Und da wird man dann auch irgendwann deprimiert und kann nicht mehr. Ja, und so standen wir dann an dem Punkt, der viele Wege aufzeigte, welche Veränderungen mit sich bringen würden. Und mir war klar, dass ich halt das eine oder andere eh nicht beeinflussen kann. Ja, und also habe ich das dann dem Schicksal überlassen, wo wir wieder bei dem Spruch sind. Psychologisch gesehen wird alles besser, wenn du dich dazu entscheidest, dass es dir egal ist. Und so bezog ich den Spruch auf meine Krankheit, mein Familienleben, auf welches ich oft verzichten musste, und auf mein Leben allgemein. Weil mir war bewusst, dass ich nichts halten kann, wenn ich es nicht loslasse. Also verabschiedete ich mich von meinen Träumen, meinen Wünschen und fing an, den Tag so zu nehmen, wie er halt kommt. Ich habe angefangen, meinen Zustand zu akzeptieren und plante den Tag nach meinem körperlichen Empfinden. Weil körperlich schaffe ich nun mal nicht viel, es ist leider so. Also kann ich da auch nicht schon wochenweise vorplanen, sondern kann wirklich Tag für Tag jetzt eben nur noch planen und nach vorne schauen. Ja, und das mache ich auch so. Wenn ich jetzt was ist, was ich nicht schaffe, schaffe ich halt nicht. Das wird dann aufgeteilt oder bleibt liegen. Ich sag mir jetzt eben, morgen ist auch noch ein Tag. Und umso mehr Zeit bleibt dann auch halbwegs für mein Familienleben, dass ich daran dann teilnehmen kann. Ja, aber dies zu akzeptieren und das Hinnehmen der Situation hat mich halt verändert, ist ja klar. Und zwar leider nicht körperlich, da ist der Zustand noch genauso blöd wie vorher, aber halt seelisch dafür. Wenn es mir jetzt schlecht geht, dann akzeptiere ich es und gebe dem Körper die Ruhe und Erholung, die er braucht. Also davon lasse ich mich jetzt nicht mehr runterziehen. Ich setze auch klar meine Grenzen und signalisiere deutlich, dass ich körperlich nicht mehr kann. Also, ja, das ist auch wichtig. Muss man machen, weil sonst ist man wieder in dem Kreislauf, wo man dann schnell sich selber wieder überfordert oder zu viel aufmünzt, ja, und dann geht's eben halt wieder richtig scheiße. Ja, mein Leben nehme ich bewusster wahr und bin dabei auch immer auf der Suche nach dem perfekten Foto. Und wenn es nur während der Gassi-Runde ist, da ist das Leben ja auch voller schöner Momentaufnahmen. Und ja, dann geht es eben mal nicht irgendwo hin, wo ich fotografieren kann, sondern dann nutze ich die Zeit mit dem Hund und gucke, ob ich was Schönes sehe. Ja, auch die Frage nach dem Warum. Warum ich? Ich denke, jeder, der an irgendeiner schweren Erkrankung erkrankt ist, stellt sich sicherlich die Frage, warum ich? Ja, aber auch das habe ich aufgegeben. Darauf würde ich eh keine Antwort mehr bekommen, also lohnt sich es auch nicht weiter darüber nachzudenken, warum ausgerechnet ich. Ja, und dadurch, dass ich halt jetzt Frieden mit mir und meinem körperlichen Zustand geschlossen habe, kann ich viel friedlicher an den Tag schauen und auch öfters mal wieder lachen oder ein kleines Späßchen machen. Klar gibt's immer mal noch Tiefpunkte, aber mal ehrlich, wer hat die nicht? Ne? Wir haben doch alle mal Tiefpunkte, auch wenn wir gesund sind, wir haben Tiefpunkte. Deshalb steht für mich fest, ich bin nun mal wie ich bin, körperlich eingeschränkt, ist klar, dafür aber seelisch im Einklang mit mir selbst. Und auf diese Art von Veränderung bin ich auch sehr stolz auf mich, weil es hat lange gedauert, ehe ich das so akzeptieren konnte oder akzeptieren kann, wie es jetzt ist. Und jetzt kann ich's. In diesem Sinne, das Leben ist wie eine Kamera. Fokussiere dich auf das Wichtige. Fange die schönen Momente ein und negative sind zum Entwickeln da. Und wenn ein Bild nichts geworden ist, mach einfach ein neues. Bleibt gesund und bis bald.